Manchmal wünschte ich, dass ich ein Vogel wär. Alles mal vergessen, fliegen übers weite Meer. Vogelperspektive und mal die Seele baumeln lassen. Echte Freunde kennt man aus dem Sandkasten. Schließe die Augen, schicke dich auf eine Traumreise. Wenn du richtig drüber nachdenkst, bin ich gar nicht mal so scheiße. Ein gebrochenes Herz lässt sich nicht reparieren. Denn ein gebrochenes Herz lässt das Herz erfrieren. Wahre Liebe zeigt sich erst an schlechten Tagen. Wenn du wirklich liebst, scheiß mal drauf, was andere sagen. Und wenn du traurig bist, denk mal an die schönen Tage. Sekunden, Minuten, Stunden oder Jahre. Du hast nur ein Leben, du hast nur eine Chance. Liebe ist Schmerz, doch gehe niemals auf Distanz. Vertrauen ist das A und O, einfach mal drüber reden. Über Probleme, über das, was wirklich zählt im Leben. Weiß ich jetzt, was Liebe ist? Ohne nachzudenken, seine Herzhälfte vermisst. Einfach mal zuhören und ich liebe dich sagen. Schließe die Augen, denn Liebe kennt keine Fragen. Lebenswege sind schwer, doch alle zu meistern. Glaub an dich und lass dich nicht verscheißern. Denn es gibt immer Leute, die irgendwo reden, irgendwie lügen, auf all diesen Wegen. Und wenn dieses Mädchen eine Prinzessin ist, zeige ihr, was wahre Liebe ist. Lege dein Herz in die richtigen Hände. Das ist der Grund, warum ich dir diese Message sende. Wenn zwei Herzen schlagen zum Takt der Nacht, hast du alles richtig gemacht. Sei mal leise, kurz und folg meiner Stimme. Aber vertrau nicht jedem in diesem Sinne. Und als letztes noch, es sind die inneren Werte. Das ist das, was ich in meinem Leben lernte. Liebe kann schön sein, aber Liebe macht blind. Schließe die Augen, meine Stimme im Wind.